Ob sie es wirklich nicht wissen, weiß man nicht. Auch am zweiten Tag nach der Katastrophe haben die chinesischen Behörden wieder wenig dazu beigetragen, die offenen Fragen der tödlichen Explosionen von Tianjin zu klären. Fang Yinchang, Umweltexperte der Nankai-Universität von Tianjin, brachte die amtliche Ratlosigkeit auf den Punkt. Es gibt da einiges an der Unglücksstelle, das unklar ist. Was für Schadstoffe waren da? Was genau ist explodiert? Wir wissen nicht, was da ist. Und wenn die Situation nicht klar ist, können wir auch nicht klar bestimmen, welche Stoffe bei den Explosionen und bei dem Unglück freigesetzt wurden. Also weiter keine Angaben, welche gefährlichen Chemikalien sich in den Containern befanden. Es sei auch schwierig, das herauszufinden, weil die entsprechenden Dokumente gemeinsam mit den Containern für Gefahrgut verbrannt seien. So heißt es jedenfalls. Die Tageszeitung Beijing News hatte berichtet, dass sich unter anderem 700 Tonnen hochgiftiges Cyanid in dem Lager befunden hätten. Der Bericht wurde allerdings von der Internetseite der Zeitung entfernt. Mehr als 200 Spezialisten des Militärs sind am Unglücksort dabei, die Ursachen zu klären. Sie sollen unter anderem die Luft auf giftige Gase testen und gefährliches Material aus dem Gebiet entfernen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Dabei wurden erhöhte Werte von drei Substanzen gemessen: Methylbenzol, Ethylenoxid und Trichlormethan. Sollte nicht da sein, ist aber nicht so schlimm, sagt Li Xingchun, Katastrophenexperte vom chinesischen Umweltschutzministerium. Diese drei Substanzen sollten nicht in der Luft sein. Das bedeutet, dass die Explosion eine gewisse Auswirkung auf die Umwelt in der Kontrollzone hat. Nach den gemessenen Resultaten übersteigt aber nur das Methylbenzol den erlaubten Grenzwert. Das wirkt auf die Umwelt. Aber wenn die Erhöhung der Menge begrenzt ist, dann ist auch die Auswirkung begrenzt. Wir haben das unter Kontrolle, so die Botschaft der Behörden. Viele Menschen in Tianjin und auch Organisationen wie Greenpeace sehen das anders. Dort gibt es die Angst vor giftigen Stoffen in der Luft, im Wasser und im Boden. Greenpeace China befürchtet, dass es durch möglichen Regen zu gefährlichen chemischen Reaktionen kommen kann. Das Containergelände, auf dem es noch immer raucht und Kleinbrände schwelen, ist weiträumig abgesperrt. Tianjins Feuerwehrchef Zhou Tian sagte, er befürchte neue Explosionen, falls sich weitere Container entzünden. Deshalb müssten die Retter äußerst vorsichtig vorgehen. Eine gute Nachricht gab es heute Morgen. Ein Feuerwehrmann wurde lebend aus den Trümmern des verwüsteten Hafenviertels gezogen. Der 19-jährige Mann war einer der ersten Feuerwehrleute an der Unglücksstelle. Seine Lage sei stabil. Laut Parteiorgan People's Daily sind von den über 700 Verletzten in den Krankenhäusern von Tianjin noch mindestens 70 in einem kritischen Zustand.